Abschnitt 1 aus Bambi, eine Lebensgeschichte aus dem Walde. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Bambi. Eine Lebensgeschichte aus dem Walde von Felix Salten. Abschnitt 1. Er kam mitten im Dickicht zur Welt, in einer jener kleinen, verborgenen Stuben des Waldes, die scheinbar nach allen Seiten offen stehen, die aber doch von allen Seiten umschirmt sind. Es war denn auch nur wenig Platz da, knapp genug für ihn und seine Mutter. Hier stand er nun, schwankte bedenklich auf seinen dünnen Beinen, blickte mit trüben Augen, die nichts sahen, blöd vor sich hin, ließ den Kopf hängen, zitterte sehr und war noch ganz betäubt. »Was für ein schönes Kind«, rief die Elster. Sie war herbeigeflogen, angelockt durch das röchelnde Stöhnen, das die Wehen der Mutter entpresst hatten. Nun saß die Elster auf einem Ast in der Nähe. »Was für ein schönes Kind«, rief sie jetzt. Sie bekam keine Antwort und sprach eifrig weiter. »Wie erstaunlich, dass es gleich stehen und gehen kann. Wie interessant. Ich habe das noch nie in meinem Leben gesehen. Nun freilich, ich bin ja noch jung, erst seit einem Jahre aus dem Nest, wie Sie vielleicht wissen werden. Aber ich finde es wunderbar. So ein Kind kommt in dieser Sekunde zur Welt und kann gleich auf den Beinen stehen. Ich finde es vornehm. Ich finde überhaupt, dass alles bei euch hier sehr vornehm ist. Und kann es gleich auch laufen?« »Gewiss«, entgegnete die Mutter leise. »Aber Sie müssen entschuldigen, wenn ich jetzt nicht imstande bin, ein Gespräch zu führen. Ich habe jetzt so sehr viel zu tun und außerdem fühle ich mich noch ein wenig matt.« »Lassen Sie sich durch mich nicht stören«, sagte die Elster. »Viel Zeit habe ich auch nicht. Aber so etwas sieht man nicht alle Tage. Ich bitte Sie, wie umständlich und wie mühsam geht es bei uns zu in diesen Dingen. Da können sich die Kinder nicht rühren. Wenn sie aus dem Ei sind, liegen hilflos im Nest und brauchen eine Pflege. Eine Pflege, sage ich Ihnen. Von der machen sie sich natürlich keinen Begriff. Was für eine Arbeit hat man, sie zu füttern? Was für eine Angst, sie zu bewachen? Ich bitte Sie. Denken Sie einmal darüber nach, wie anstrengend das ist, für die Kinder Futter holen und zugleich aufpassen müssen, dass ihnen nichts geschieht. Sie können sich ja nicht helfen, wenn man nicht dabei ist. Geben Sie mir nicht recht? Und wie lange muss man warten, bis sie sich rühren können? Wie lange dauert das, bis sie Federn kriegen und nach etwas Anständigem aussehen?« »Verzeihen Sie«, erwiderte die Mutter, »ich habe nicht zu zugehört. Die Elster flog davon. Dumme Person, dachte sie für sich. Vornehm, aber dumm. Die Mutter bemerkte es kaum. Sie fuhr fort, das Neugeborene eifrig zu waschen. Sie wusch es mit ihrer Zunge und das war alles in einem. Körperpflege, wärmende Massage und Liebkosung. Das Kleine taumelte ein wenig. Unter dem Streicheln und Schubsen, von dem es überall leise berührt wurde, knickte es ein bisschen zusammen und hielt still. Sein rotes Röckchen, das noch ein wenig zerzaust war, hatte feine weiße Sprenkel und in seinem dusseligen Kindergesicht war noch ein Ausdruck wie von tiefem Schlaf. Ringsumher wuchsen Haselstauden, Hartriegel, Schledernbüsche und junger Holunder. Hohe Ahornbäume, Buchen und Eichen bauten ein grünes Dach über der Deckung und dem festen, dunkelbraunen Boden entsprossen Farnwedel, Walderbsen und Salbei. Ganz niedrig schmiegten sich die Blätter von Veilchen, die schon geblüht hatten, und von Erdbeeren, die eben zu blühen begannen, an die Erde. Durch das dichte Laubwerk drang das Licht der Frühsonne als ein goldenes Gespinst. Der ganze Wald erschallte von vielerlei Stimmen, war von ihnen durchdrungen wie von einer fröhlichen Erregung. Der Pirol jauchzte unablässig, die Tauben gurrten ohne Aufhören, die Amseln pfiffen, die Finken schlugen, die Meisen zirpten. Dazwischen riss zänkisch der Schrei, den die Häher ausstießen, lachte der Schackern der Elstern, brach metallisch das berstende Gocken der Fasanen. Manchmal drang das gellend kurze Aufjubeln eines Spechtes durch alle die Stimmen. Falkenruf schrillte hell und dringend über den Baumwipfeln, und andauernd ließ sich der heisere Chor der Krähen vernehmen. Das Kleine verstand keinen einzigen von den vielen Gesängen und Zurufen, kein Wort von den Gesprächen. Es hörte noch gar nicht darauf. Es nahm auch noch keinen einzigen von all den Gerüchen wahr, die der Wald atmete. Es hörte nur das leise Knistern, das über sein Röckchen lief, während es gewaschen, gewärmt und geküsst wurde. Und es roch nichts als den nahen Leib der Mutter. Eng schmiegte es sich in diese wohlig dunstende Nähe, suchte hungrig daran herum und fand den Quell des Lebens. Während es trank, fuhr die Mutter fort, das Kleine zu liebkosen. »Bambi«, flüsterte sie. Dabei hob sie jede Weile das Haupt, ließ die Lauscher spielen und sog den Wind ein. Dann küsste sie wieder ihr Kind, beruhigt und glücklich. »Bambi«, wiederholte sie, »mein kleiner Bambi.« Ende von Abschnitt 1. Gelesen von Hermann.